Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wir sind seit 5 Uhr gestern da. Haben hier gecampt, haben uns hier hingesetzt und haben gewartet. Ich heiße Radek und ich komme aus Polen. Wir hatten viele Decken. Wir hatten Stühle, wir hatten Essen, wir hatten Trinken. Schlafen ging eher nicht durch die kalten Temperaturen. Lieber tue ich mir eine Nacht an, als 4 Wochen in der Schule zu sitzen oder sonst wo. Und dann laufen Leute mit dem iPhone rum und ich beiße mir in die Hand. Oh, hätte ich mich angestellt. Deswegen stehe ich hier. Über 100 Menschen drängen sich vor dem Eingang des Geschäftes. Sie alle haben die Nacht vor dem Laden verbracht, Urlaub genommen, die Schule geschwänzt. Manche sind extra aus dem Ausland angereist. Sie haben Klappstühle und Wolldecken durch die Münchner Fußgängerzone geschleppt und das alles für ein neues Smartphone, das sehr teuer ist und vielleicht ein bisschen mehr kann als das Vorgängermodell. Warum dieser Aufwand? Weil man das Neue unbedingt braucht, so wie Radek, der extra aus Polen angereist ist. Das ist so eine Art Abhängigkeit. Ich will es nicht haben, ich muss es haben. I don't want to, but I have to. Wie eine Sucht also. Der Vergleich geht in die richtige Richtung. Dann kommt der Moment, in dem die Ladentür zur Seite gleitet und ein Spalier von Verkäufern den ersten Kunden einen begeisterten Empfang bereitet. Und hält man schließlich das neue Technikspielzeug zum ersten Mal in der Hand, schießt das Glücksgefühl warm bis in die Ohren. Es kribbelt im Magen und ein breites Grinsen überzieht das Gesicht. Ich bin echt super glücklich. So it's really exciting, just to have it in hand. Glücklich und aufgeregt, es auszupacken. Wir haben uns jetzt schon gefreut beim Reingehen und so und jetzt versuchen wir cool zu bleiben. Das fällt nicht leicht, denn Millionen von Nervenzellen produzieren gerade Massen an körpereigenen Aufputschmitteln. Was da im Gehirn passiert, vergleicht der amerikanische Kognitionswissenschaftler Irving Biederman mit der Wirkung von Kokain. Der glücklich machende Stoff im Gehirn heißt Dopamin. Dieses Drogenbelohnungssystem in unserem Hirn funktioniert so. Die meisten Andockstellen für Dopamin befinden sich dort, wo die einzelnen Nervenreize zu einer sinnvollen Information zusammengesetzt werden. Also in den Bereichen, die für das Verstehen zuständig sind. Dort werden die meisten Opiate ausgeschüttet und von den Nervenzellen aufgenommen. Um also an die nächste Dosis zu kommen, wieder einen Glücksmoment zu erleben, müssen wir die Nervenzellen in den Hirnregionen aktivieren, die für noch nicht verstandene oder überraschende Eindrücke zuständig sind. Schon bei Kleinigkeiten spüren wir diesen Kick ziemlich deutlich. Wenn zum Beispiel der Brummton vom Handy überraschend eine SMS ankündigt oder der Bildschirm das Eintreffen einer E-Mail anzeigt. Die freudige Erregung lässt aber sofort nach, wenn auf dem Display nur Werbung zu sehen ist und man schon zu wissen glaubt, um was es geht. Denn die Dopamindosis sinkt, je öfter wir dieselbe Information vorgesetzt bekommen. Unser Gehirn belohnt uns also dafür, dass wir uns für Neues interessieren. Wir scannen unsere Umgebung regelrecht nach neuen Eindrücken, so der Neurowissenschaftler Biederman. Wir sind die geborenen Informationssammler. Ein Fußgänger beispielsweise wechselt im 2-Sekunden-Takt die Blickrichtung, immer auf der Suche nach neuen Eindrücken. Neugier als Grundmotivation, die schon dem Urmenschen das Überleben gesichert hat. Wenn der Beerenstrauch leer gepflückt und das Wild weitergezogen ist, musste sich der Jäger und Sammler in neue, unbekannte Gebiete wagen. Imagine you're in the Serengeti 40,000 years ago. Oder stellen wir uns vor, da sitzt vor 40.000 Jahren einer in seiner Höhle, zusammen mit seinen guten Steinzeitkumpels Zark und Wag. Plötzlich wird er überraschend von Zark in einen Kampf verwickelt. Spätestens ab da wird er auch Wag gegenüber vorsichtig sein, auf kleinste Veränderungen in dessen Verhalten achten, um nicht noch einmal von einem Angriff überrascht zu werden. Informationen aufnehmen, lernen, Erfahrungen machen. Das erhöht zukünftige Überlebenschancen. Lernen, um zu überleben. Dieser Grundsatz gilt auch heute noch. In einer Welt, die sich sehr schnell verändert, ist er vielleicht sogar noch wichtiger geworden. Aber wie viel hat diese angeborene Offenheit für Neues mit dem Kauf eines Handys zu tun? Oder mit einer Shoppingtour durch die Modeläden? Wenn wir Dinge, die wir nicht notwendig brauchen, trotzdem unbedingt haben wollen, dann treibt uns nicht nur die Neugier, sondern meist noch ein anderer Wunsch. Also wir fahren zum Beispiel eine Ente, 2CV. Ist sicher auch so eine Image-Geschichte, ja? Mit den Marken, egal ob das eine Hose ist, ein Auto ist, ein Lautsprecher ist, kauft man sich natürlich einen gewissen Status, den man eben zur Schau stellen kann. Indem man eben bei seinen Bekannten sagt, Schatz her, ich habe mal eine neue Stehanlage gekauft oder eine neue Küche. Oder draußen wird man es natürlich sehen anhand von den Klamotten in den Autos, ja. Den eigenen Status zu festigen oder aufzupolieren ist ein Ziel, für das wir gerne Geld ausgeben. Mit dem neuen Telefon, dem Auto, einem Paar Schuhe versuchen wir bewusst oder unbewusst unser Ansehen zu steigern. Und Verhaltensforscher wissen schon lange, dass dahinter oft der Fortpflanzungstrieb steckt, wenn auch nur versteckt. Die Biologie flüstert einem beständig ins Ohr, such dir einen passenden Sexualpartner, vermehre die eigenen Gene, sei attraktiv und beeindruckend. Kluge Werbestrategen reden uns dabei ein, dass genau das mit dem neuen Rasierwasser, der aktuellen Herbstmode oder auch mit Hilfe eines neuen Smartphones auf jeden Fall klappen wird. Christian Scheier ist Neuropsychologe und Chef der Marketingagentur Decode. Er und seine Kollegen setzen nicht nur auf die Neugier des Menschen und sein Prestigedenken, sondern auch auf das Bedürfnis des Einzelnen, zu einer Gruppe zu gehören. Wenn ich nämlich heute ein altes Handy zücke, das kein Smartphone ist zum Beispiel, muss ich mich erklären. Es ist nicht mehr so egal, welches Handy ich dann raushole. Und der Wunsch, dann immer das Neueste zu haben, kann auch gespiesen werden dadurch, dass ich mich quasi nicht blamieren möchte. Dass ich also das Neueste hole, um in der Gruppe weiterhin mitspielen zu können. Das ist bei Jugendlichen besonders stark ausgeprägt, weil ihre Identität noch nicht so gefestigt ist und sehr stark durch die Gruppe gespiesen wird. Also alles, was öffentlich konsumiert wird, man nennt das Public Consumption, also alles, was ich öffentlich konsumiere, dazu gehört Auto, dazu gehört Handy, dazu gehört Mode, alles, was quasi andere sehen können an mir. Dort wird der Konsum sehr stark mitbestimmt durch den Wunsch, in der Herde zu bleiben. Auf den intensiven Kontakt mit anderen ist schon das neugeborene Baby angewiesen, weil es allein nicht überleben kann. Die Psychologen sprechen bei diesem unbedingten Wunsch nach Nähe zu anderen von Bindungsverhalten. Es ist der Gegenpol zum sogenannten Erkundungsverhalten, zur Neugier, die uns hinaustreibt in unbekanntes Gebiet und dafür sorgt, dass der Nachwuchs am Ende doch irgendwann die vertraute Herde verlässt. Christian Scheier. Irgendwann müssen wir uns auch ablösen, meistens eben im jugendlichen Alter. Da ist dieser Trieb nach Neuem besonders stark ausgeprägt, evolutionär, weil wir uns dann ablösen von zu Hause, um, jetzt mal platt gesagt, neue Gene aufzusuchen, also dass der Genpool durchmischt wird. Deshalb hat die Natur unter anderem uns diese Neugier in die Wiege gelegt, damit das dann irgendwann passiert. Und das ist auch in der Tat eben so, dass wenn man die Hormone, die dann im Gehirn dafür zuständig sind, dass dieses Motiv stark wird, dieses Neugier-Motiv, das ist speziell Dopamin, Fachausdruck, aber den kennt man vielleicht aus dem Alltag, dient auch dem Lernen, dass wir also diesen Neugiertrieb vor allem haben, uns abzulösen und eben neue Gene aufzusuchen. Deshalb sind junge Erwachsene auch eine besonders beliebte Zielgruppe für die Werbung. Sie sind überdurchschnittlich neugierig und offen für Abwechslung. Glaubt man Verhaltensforschern, sind manche Konsumenten ferngesteuerte Wesen, an denen man nur die richtigen Bedürfnisknöpfe drücken muss. Sie kaufen nicht nur ein Produkt, das sie eigentlich gar nicht brauchen, sondern in erster Linie ein Gefühl oder die Vorfreude auf eine schöne Situation. In der Sprache des Fachmanns, sie kaufen ein Konzept. Beispielsweise das Konzept kuschelige Geborgenheit. Ein schwedisches Möbelhaus, so glaubt der Kulturwissenschaftler und Philosoph Wolfgang Ulrich, setzt bewusst auf diese Strategie und zielt damit eindeutig auf das Bindungsverhalten. Ulrich wundert sich deshalb auch gar nicht darüber, dass bei den Kunden dieses Möbelhauses am Ende auf dem Kassenband sehr oft ein Sack Teelichter landet. Wenn Sie bei IKEA sind, wird Ihnen natürlich die ganze Zeit vorgeführt, wie man wohnen könnte, was dazu alles gehört, damit es auch wirklich gemütlich ist, dass die Familie harmonisch ist, dass man mit seinem Partner sich glücklich fühlt. Es ist hier ja eine sehr starke emotionale Sache, wenn es um Möbel geht. Und dann will man auf irgendeine Art das, was da die ganze Zeit in einem stimuliert wird, dann natürlich auch nochmal befriedigen. Dann kauft man vielleicht nicht gleich natürlich die ganze neue Schrankwand. Dort hat man weder den Platz zu Hause noch das Geld im Geldbeutel in dem Moment. Aber man muss so sollen das irgendwie ableiten, diese Gefühle, die man da entwickelt hat, während man durch so einen Laden läuft. Und warum dann nicht einen Stapel Kerzen kaufen, die natürlich schon den Symbol- oder Emotionswert haben von Nähe, Geborgenheit, Harmonie, Vertrautheit, gemütlich beisammensein. Beim Kauf eines neuen großen Grills oder hochwertiger Steakmesser kauft Mann sich das Gefühl, ein echter Kerl zu sein. Und wenn Frau sich eine unverschämt teure Luxushandtasche gönnt, dann leistet sie sich Stil und Klasse. Sogar mit jedem Duschgel wird ein Konzept verkauft. Je nach Sorte wird man unter dem Wasserstrahl entweder zum energiegeladenen Gewinnertyp, zur exotischen Verführerin oder gönnt sich endlich einmal selbst ein bisschen Luxus. Dagegen bringen der Sack Kartoffeln und das Päckchen Butter im Einkaufswagen nicht wirklich den Kick. Es steckt ja auch kein Lebensgefühl dahinter, sondern nur die Notwendigkeit, den Kalorienbedarf zu sichern. Spannend ist, dass wir über all diese Manipulationen recht gut Bescheid wissen und trotzdem darauf hereinfallen oder unserer Lust auf Neues absichtlich nachgeben. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Opfer des Marketings, der was einfach sieht, der Bildschirm ist jetzt um so und so viele Zentimeter größer. Na natürlich, auf das habe ich eigentlich schon immer gewartet. Wir sind da eigentlich schon fast nur mehr gesteuert. Der Marketing-Experte Christian Scheier dagegen vertritt die Ansicht, dass seine Branche keineswegs wirklich so viel Macht über die Konsumenten hat. Nur 10% aller neuen Produkte, so argumentiert er, überlebten ihre Markteinführung. Der große Rest floppt, weil die Verbraucher doch nicht darauf anspringen. Der Mensch kauft erstmal gar nichts, was er nicht will. Ja, es ist nicht etwas, was vielleicht bewusst gewollt ist, aber es ist auf jeden Fall latent, muss es da sein, als Wunsch, als Gedanke, als Antrieb, sonst wird es nicht gekauft. Der Münchner Sozialpsychologe Professor Dieter Frey findet dieses Spiel mit unseren inneren Wünschen nicht unproblematisch. Es sind ja sehr unbewusste Prozesse. Jeder Einzelne würde sagen, ich bin relativ immun gegenüber Werbung. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich wieder Trendsetter in der eigenen Umgebung, die sagen, du musst unbedingt die neue Uhr kaufen, du musst die neue Kaffeemaschine kaufen. Und dadurch, dass wir eben auch die Gelder zur Verfügung haben und laufend in den unterschiedlichsten Arten der Medien damit konfrontiert werden, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man hier und da zugreift, weil wir Tag und Nacht bombardiert werden mit diesen neuen Produkten. Bis zu 3000 Werbebotschaften prasseln täglich auf uns ein. Internetbanner, Plakate, Radio- und Fernsehspots, Zeitungsanzeigen. Dabei reagiert jeder auf andere Werbekonzepte, je nach Veranlagung. Wie stark nämlich Bindungs- und Erkundungsverhalten beim Einzelnen ausgeprägt sind, ist zum Teil genetisch festgelegt. Nicht jeder ist ein Reinhold Messner oder ein Alexander von Humboldt. Nicht jede geht sportlich an immer neue Grenzen oder bereist alle Länder der Erde. Der Durchschnittsmensch pendelt irgendwo zwischen dem Typ Trendsetter und dem Typ Gewohnheitstier. Also bei Kosmetik immer das Gleiche, weil was sich bewährt hat, sollte man gerade bei der Haut nicht ändern. Aber Reisen, Klamotten. Restaurant, Essen gehen oder so, da ist es zum Beispiel uns sehr wichtig, dass man immer wieder mal was Neues ausprobiert, neuer Tipp und sonst sowas. Ich brauche mal was anderes, was andere nicht haben. Es kostet natürlich auch immer ein bisschen mehr. Ich bin eher der konservative Typ. Wir fahren schon 30 Jahre nach Italien ins gleiche Hotel. Und dann weiß ich, was ich habe. Also ich muss zum Beispiel nicht immer alles Neue, was auf den Markt kommt, ausprobieren. Ich schaue es mir erstmal in aller Ruhe an, schaue, was die anderen dazu meinen, sagen. Und erst wenn ich meine, dass es vielleicht interessant sein könnte, dann würde ich es selber ausprobieren. Ich bin, glaube ich, eher anders. Also ich probiere lieber was Neues aus. Etwas Neues ausprobieren, Abwechslung suchen, dass die Neugier offenbar schon immer zum Wesen des Menschen gehört, zeigt sich auch in einem sensiblen zwischenmenschlichen Bereich, der Liebesbeziehung oder Partnerschaft. Die meisten Paare planen, zumindest bei der Eheschließung, zusammen zu bleiben, bis der Tod sie scheidet. Einigen gelingt das sogar, zur Verwunderung mancher Biologen. Denn ginge es nach der Evolution und der bestmöglichen Verbreitung der eigenen Gene, müssten wir dem nächsten Partner in die Arme sinken, sobald der Nachwuchs aus dem Gröbsten heraus ist. Deshalb ist auch das sprichwörtliche verflixte siebte Jahr tatsächlich ein Stresstest für jede Partnerschaft. Ist am Ende der Mensch durch sein angeborenes Bedürfnis nach immer neuen Eindrücken quasi von Natur aus vorprogrammiert zum Lebensabschnittsgefährten? Also ich finde wichtig in einer Beziehung, dass man sich treu ist. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass es nicht funktioniert, dass man einen Partner sein ganzes Leben lang hat, sondern dass man mehrere Partner hat, aber dann innerhalb dieser Beziehung treu ist. Kann ich nicht bestätigen. Mit meiner Frau bin ich jetzt 14 Jahre zusammen. Ich kann das nicht bestätigen, dass sie nach Abwechslung Lust haben. Ne? Klar ist es so, dass man sagt, okay, man ist ja bloß ein Mensch. Man dreht sich gerne nach einem anderen Menschen um, wenn irgendwie was sagt, es gefällt einem, es sticht einem ins Auge. Aber es ist in dem Moment der Reiz, da dreht man sich um. Also ich glaube, man muss zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Ich glaube, Frauen sind per se etwas monogamer und mehr auf Beziehung und Treue aus. Und Männer sehen das etwas legerer und lockerer. Also bei mir im Freundeskreis erstaunlicherweise ist es eigentlich eher andersrum, dass meistens die Mädchen fremd gehen. Wobei jetzt, wo die Leute alle Kinder kriegen, bei mir sind die Leute jetzt Mitte 30, da kriegen alle Babys, dann sieht es nochmal ganz anders aus, weil da ist die Frau einfach nicht mehr so flexibel, wie es der Mann ist. Da ist schon was dran, bestätigen Evolutionsbiologen. Weil der Mann seine Gene schneller und mit weniger Aufwand verbreiten kann, neigt er auch stärker zur Promiskuität. Wie praktisch! Jetzt kann er seinen gesellschaftlich geächteten Seitensprung wissenschaftlich legitimieren. Sozialpsychologe Frey sieht es ein wenig differenzierter. Jetzt denke ich aber, dass Menschen eben nur begrenzt nur biologische Wesen sind. Es gibt ja Gott sei Dank auch noch den Kopf. Und damit sind wir bei Freud angelangt, dass ich jetzt überlegen muss, will ich dem Es, also der menschlichen Natur, alles überlassen? Oder gibt es auch noch so ein Über-Ich? Das heißt, es gibt noch andere Prinzipien von die Konsequenzen meines Verhaltens vorwegnehmen, Verantwortung für die Zukunft haben, Verantwortung für Kinder, Familie haben. Und jetzt ist es natürlich ein permanenter Wettstreit zwischen Über-Ich und Es. Und dort, wo aber ethische Grundprinzipien oder Über-Ich kein Gewicht mehr haben, dominiert natürlich das Es im Sinne Freuds. Obwohl ich kein Freudianer bin, aber da hat er mit Sicherheit recht. Menschen mit ausgeprägtem Erkundungsverhalten im erotischen Bereich brauchen also schon ein wenig Selbstdisziplin, um ihr biologisches Fortpflanzungsprogramm in Schach zu halten. Dazu scheinen neugierige Menschen auch attraktiv auf andere zu wirken. In einer Studie, quer durch die verschiedensten Kulturkreise, wurden Menschen nach ihren Auswahlkriterien bei der Partnersuche gefragt. Ganz weit vorne bei den Antworten landete immer auch der Wunsch nach einem intelligenten Partner, einem, der viel weiß. Und ja, auch Männer wurden in dieser Studie befragt. Auch sie wünschten sich mehrheitlich eine Partnerin, die nicht nur mit glänzendem, fülligem Haar punktet, sondern auch mit Grips und Wissen. Etwas verkürzt könnte man also behaupten, es ist auch die Neugier, die attraktiv macht. Denn Neugier oder besser gesagt, die Bereitschaft, sich immer wieder mit Neuem auseinanderzusetzen, ist ja eigentlich die Vorbedingung dafür, dass jemand Lust hat auf Lernen und sich überhaupt Wissen aneignet. Glücklicherweise kann sich die Lust auf neue Erkenntnisse heute in vielen Ländern der Welt relativ frei entfalten. Es ist erlaubt, Neues zu denken, statt einfach nur vorgegebenes Wissen wiederzukauen. Auch im Bildungsbereich ist dieser Trend angekommen. Experten unterscheiden zwischen konvergentem und divergentem Denken. Konvergentes Denken ist sehr angepasstes Denken. Man hat das zu reproduzieren, was der Lehrer sagt, was im Buch steht. Und was wir ja wollen, ist, dass neben dem konvergenten Denken auch divergentes Denken möglich ist. Das heißt, dass die Leute eigenständig sich entwickeln können, eigenständig nachdenken können. Schon was Kant gesagt hat, bediene dich deines eigenen Verstandes. Ja? Traue nicht unbedingt den Autoritäten. Und es ist deshalb nicht zufällig, dass in den Ländern, nämlich Europa, Nordamerika, wo diese Kantsche Aufklärung quasi auch in den Universitäten stattgefunden hat, auch in der Gesellschaft, also dieses eher individualistische Denken im Gegensatz zum kollektiven Denken, dieses fördert natürlich eher auch wissenschaftliche Leistungen. Und es ist deshalb kein Zufall, dass 95% aller Nobelpreise in der Vergangenheit in diese Regionen gehen, nämlich nach Europa und nach Nordamerika. Noch nie konnten sich Forscher, also jene Berufsgruppe, die man vielleicht als professionell Neugierige bezeichnen könnte, so schnell und so einfach austauschen, ihr Denken weltweit miteinander vernetzen wie heute. Diese Geschwindigkeit, mit der Neues entsteht, ist einerseits fantastisch, andererseits auch beängstigend. Was heute noch gilt, ist morgen schon überholt. Lebenslanges Lernen klingt schön, kann aber auch anstrengend werden. Und alle paar Monate ein neues Smartphone mag Spaß machen, strapaziert aber auch Geldbeutel und Ressourcen. Viele Menschen empfinden zudem die ständig neuen Zerstreuungsangebote, die permanent wechselnden Sport- und Freizeittrends nicht als schöne Wahlfreiheit, sondern schlicht als Stress. Da hilft nur eins, meint Sozialpsychologe Frey, sich ab und zu einfach mal auszuklinken. Es gibt ja auch durchaus Forschungen, dass dieser Stress, Neues auszuprobieren in der Freizeit, größer ist als der Stress, den man im Berufsleben hat, wo man viel Routine hat. Wichtig ist für mich, sich nicht zum Sklaven des Neuen zu machen. Und nur weil es neu ist, ist es besser. Das Neue ist nicht immer besser. Und oft würde auch helfen, sich auf Althergebrachtes zu berufen, auf Dinge, die sich bewährt haben. Und da kommt es auf die Balance an. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Balance nicht mehr gesehen wird und viele Leute immer in dem Hamsterrad des immer Neuen sind und damit aber auch nicht zufriedener werden.